Fliegenlied aus Katerpoesie von Paul Scherbert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Fliegenlied. Fliege, fliege, kleine Fliege. Fliege, fliege in die Wiege. Siege, siege. Ende von Fliegenlied. Aufgenommen von Letizia.